Nachrichten übergeben. Übung 10b. Hören Sie eine Version und vergleichen Sie. Guten Tag, hier spricht Martin. Ist Frau Kühlewind im Hotel? Moment, ich verbinde. Tut mir leid, da antwortet niemand. Oh, und jetzt? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, es ist sehr dringend. Ja, bitte? Ich kann leider nicht kommen. Sie sagen die Reise ab? Ja, leider. Sagen Sie, ich rufe heute Nachmittag noch einmal an. Gut, ich gebe Bescheid. Danke vielmals. Bitte, gern geschehen.